50 languages. 31. Im Restaurant 3. Im Restaurant 3. Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte eine Vorspeise. Ich möchte einen Salat. Ich möchte einen Salat. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte eine Suppe. Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte einen Nachtisch. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte ein Eis mit Sahne. Ich möchte Obst oder Käse. Ich möchte Obst oder Käse. Wir möchten frühstücken. Wir möchten frühstücken. Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Mittag essen. Wir möchten zu Abend essen. Wir möchten zu Abend essen. Was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie zum Frühstück? Brötchen mit Marmelade und Honig. Brötchen mit Marmelade und Honig. Toast mit Wurst und Käse. Toast mit Wurst und Käse. Ein gekochtes Ei. Ein gekochtes Ei. Ein Spiegelei. Ein Spiegelei. Ein Omelett. Ein Omelett. Bitte noch einen Joghurt. Bitte noch einen Joghurt. Bitte noch Salz und Pfeffer. Bitte noch Salz und Pfeffer. Bitte noch ein Glas Wasser. Bitte noch ein Glas Wasser.